Kom med mig, hvilke hensyn er mig. Kom, hvis hvem er det var stille i kar. Hvis gæld med det, svimmer hun. Ens mere, ens himmelblå er mere. Kom lille ind, hvilke hensyn svimmer. Kom ved at svimmer den var stille i kar. Hvis gæld med det, svimmer hun. Mere. Ins himmelblau ins Meer. Komm lebe. Komm. Wir gehen schwimmen. Komm. Wir schwimmen in Basilika. Im himmelblauen Meer. Komm Liebling, komm, komm schwimmen, schwimmen. Ich geh mit dir schwimmen. Ins Meer, ins himmelblaue Meer. Komm, komm Liebling. Wir gehen schwimmen, schwimmen. Komm, wir schwimmen in Basilika. Im himmelblauen Meer. Komm, Liebling.